Schließ dich mir an, Link, und ich mache dich zum mächtigsten Herrscher von Kuridai. Tust du es nicht, werde ich dich töten.